SRF 1 Nachrichten. Im Sprachenstreit hat Bundesrat Alain Berset die Kantone um eine Einschätzung der Rechtslage gebeten. Das teilt die Bundeskanzlei nach den von Wattenwil-Gesprächen zwischen Bundesrat und Parteispitzen mit. Gemäß einer interkantonalen Vereinbarung sollen in der Primarschule 2 Fremdsprachen unterrichtet werden. Dafür setzt sich der Bundesrat ein. Mehrere Kantone ziehen aber in Betracht, das Frühfranzösisch zu kippen. Die Thurgauer Regierung hat einen neuen Lehrplan in die Vernehmlassung geschickt, der vorsieht, dass Französisch nicht mehr in der Primarschule unterrichtet wird. Innenminister Alain Berset hatte für den Fall eines definitiven Entscheids eine Intervention des Bundes in Aussicht gestellt. Entschieden sei dazu aber noch nichts. Das Waadtländer Textilunternehmen Switcher steckt in Schwierigkeiten. Das Unternehmen erhält keine Ware mehr und die Aprillöhne der rund 40 Mitarbeitenden wurden nicht ausbezahlt, wie die Gewerkschaft Unia bestätigte. Laut Unia ist ein Treffen mit der Gewerkschaft für Dienstag geplant. Switcher-Chef Alvin Dupuis ist zurückgetreten und die indische Besitzerfamilie gibt keine Auskünfte mehr. Der Gründer des Unternehmens, Robin Cornelius, hatte die Firma bereits 2015 verlassen. Homosexuelle sollen Kinder ihrer Partner adoptieren dürfen. Nach dem Ständerat hat auch die Rechtskommission des Nationalrats einer Modernisierung des Adoptionsrechts mit 15-9 Stimmen zugestimmt. Heute dürfen nur Ehepaare Stiefkinder adoptieren. Künftig sollen Adoptionen in allen Paarbeziehungen möglich sein, unabhängig von der sexuellen Orientierung und vom Zivilstand. In Spanien hat wegen einer brennenden illegalen Abfallhalde der Katastrophenalarm ausgelöst werden müssen. Betroffen ist die etwa 50 Kilometer südlich von Madrid gelegene Stadt Seseña. Wie die Regionalregierung mitteilt, wurden rund 1000 Bewohner aufgerufen, ihre Wohnungen und Häuser zu verlassen. Die Feuerwehr kämpft mit Löschhelikoptern gegen das Feuer auf einer riesigen Abfallhalde, auf der Millionen von Autoreifen in Brand stehen. Das Amt des Generalsekretärs beim Weltfußballverband FIFA wird künftig erstmals von einer Frau ausgeübt. Er habe Fatma Samoura aus Senegal auf diesen Posten berufen, teilte FIFA-Präsident Gianni Infantino beim FIFA-Kongress in Mexico City mit. Die 54-jährige Samoura hat keine Erfahrung im Fußball, sie arbeitet seit mehr als 20 Jahren für die UNO. Sie sei gewohnt, große Organisationen zu leiten, sagte Infantino. Das Wetter morgen in den Alpen oft nass, sonst wechselhaft mit etwas Sonne bei 14 Grad. Im Tühl im Süden teils sonnig und 22 Grad. Das waren Nachrichten von Radio SRF. Am Mikrofon Fabian Sturb, verantwortlich Janine König. SRF 1. Schönen Freitagabend wünsche ich Ihnen. Einen besonderen Freitagabend wünsche ich Ihnen. Und es ist ein besonderer, erstens, nicht zuletzt darum, weil ja, dass der Freitag vor Pfingsten ist und weil wir ein besonderes Hörspiel haben heute Abend auf SRF 1. Es läuft nicht so, wie es sonst läuft am Freitagabend. Am 9. kommt wieder Neville Swissmade mit Schweizer Musik, Neuigkeiten und Gäste. Heute aber haben wir ein längeres Hörspiel, ein langes Hörspiel, ganz im Zeichen vom Autor, am Thomas Hürlimann. Also, es ist ein außergewöhnlicher Freitag und ein Hörspieltermin. Also, wir haben eine Premiere von einem völlig neuen SRF-Hörspiel. Sie erfahren auch, wie es zu dem Hörspiel gekommen ist und wer dahinter steckt. Das Hörspiel, das wir heute zum ersten Mal sendet, heisst «Das Gartenhaus». Es ist die Radioversion von einer Novelle, die der Schweizer Schriftsteller Thomas Hürlimann geschrieben hat. Es ist überhaupt das erste Mal, dass mit dem Gartenhaus ein Buch von Thomas Hürlimann in ein Hörspiel verwandelt worden ist. Und das hat für den Thomas Hürlimann selber ganz eine besondere Bedeutung. Welche Bedeutung, das erfahren Sie in ein paar Minuten in einem Gespräch, das wir mit dem Thomas Hürlimann gemacht haben. Nach dem Einblick in die Schriftstellerwerkstatt, wunderbaren Ausdruck, starten wir dann ins Hörspiel so ungefähr gegen die 8:30. Making your mind up. You gotta turn it on. I think Unglaublich, wie die Zeit vergeht. Vor 35 Jahren, Bucks Fizz entsinnt sich den Eurovision Song Contest gewonnen, damals in Dublin, 1981. Also, vor 30 Jahren und seit 30 Jahren gehörte Thomas Hürlimann zu den wichtigsten Schriftstellern in der Schweiz. Er hat fürs Theater geschrieben, speziell auch fürs Volkstheater. Vielleicht erinnert sie sich an sein Einsiedler Welttheater. Und seine Romane sind ein Erfolg gewesen. Nicht nur bei den Kritikern, sondern vor allem auch beim Publikum. 40 Rosen, Fräulein Stark oder der große Kater. Der Thomas Hürlimann ist jetzt 65 und kann auf ein reiches und ein vielseitiges Werk zurückschauen. Im Hörspiel ist er allerdings bis jetzt kaum vorgekommen. Darum freut es uns ganz besonders, dass wir von SRF zusammen mit dem Südwestrundfunk eine Hörspielversion von seinem Buch «Das Gartenhaus» können realisieren. Inszeniert hat das Hörspiel der Schweizer Radiomacher Jean-Claude Kuhner. So ist es zu einer Zusammenarbeit gekommen, die auch für den Thomas Hürlimann ein besonderes Ereignis ist. Der Hörspielredakteur, der Reto Ott, hat mit dem Thomas Hürlimann können reden. Thomas Hürlimann, die Novelle «Das Gartenhaus», das war ihre zweite Prosa-Veröffentlichung. Sie ist erschienen im Jahr 1989, also vor über 25 Jahren. Wie näher oder wie fern ist Ihnen das Buch heute? Es ist mir durchs Hörspiel wieder näher gekommen, weil der Jean-Claude Kuhner etwas ganz Eigenes daraus gemacht hat. Er hat den Stoff, die Novellen an sich herangeholt. Und dadurch, dass es sich dann vom Buch entfernt hat, dass es eben ganz und gar ein Hörspiel für vier Stimmen geworden ist, ist mir das dann wieder ziemlich näher gekommen. Kurz zusammengefasst, von was handelt das Gartenhaus? Ein älteres Ehepaar verliert seinen jüngsten Sohn. Die beiden Eltern sind traurig, können mit ihrer Trauer nicht so gut umgehen, gehen jeden Tag auf den Friedhof, aufs Grab. Und auf dem Grab taucht dann eine Katze auf, wo der Mann, ein ehemaliger Oberst von der Armee, Berufsmilitär, anfängt anfüttern, hinter dem Grabstein, ohne dass seine Frau das weiss. Und aus dem entsteht dann so etwas wie ein kleiner Krimi. Gibt es für die Erzählung sozusagen eine Urszene, also eine bestimmte Szene oder ein Bild, wo am Anfang von ihrer Arbeit gestanden ist, also wo die Arbeit praktisch ausgelöst hat? Ja, ganz eindeutig. Ich habe lange an einem Roman geschrieben, mit vielen Figuren. Und nach einem halben Jahr habe ich gedacht, ich komme einfach nicht weiter. Ich habe dann aber gedacht, ich kann nicht einfach ein halbes Jahr verlieren. Und dann bin ich mit meiner damaligen Frau gezügelt nach Edmattingen. Das ist hinter Mur, im Kanton Zürich, im Zürich Oberland. Wir haben dort Parterre gewohnt und eines Tages ist uns eine Katze zugelaufen. Und die Katze ist so in unser Leben hineinspaziert, dass ich gedacht habe, genau das mache ich jetzt auch mit dieser Geschichte. Ich habe nochmal von vorne angefangen, habe alles weggerührt und die Katze hat dann eigentlich die Hauptrolle übernommen, obwohl sie in der Novelle nur ganz wenige Sätze hat. Also Katze ist eben auch eine Hauptfigur neben den beiden Alten, aber man kann auch sagen, von der Form her, die Novelle ist gewissermaßen ein Kammerspiel. Geschildert, erzählt wird die Zeit von ihrer Trauer. Also eine Trauer, kann man sagen, die nur ausnahmsweise eine gemeinsame Trauer ist, sondern meistens sogar eine Trauer gegeneinander, fast ein kleiner Krieg. Heute reden wir ja gerne von der Trauer als von einer Arbeit, also von der sogenannten Trauerarbeit. Gibt es das für Sie, Trauerarbeit, die klingt? Ja, ich bin da nicht so sicher. Ich habe im Gartenhaus versucht zu erzählen, dass Trauer auch fast kann so etwas wie eine Komödie auslösen. Also das Heulen und das Lachen sind manchmal nahe beieinander. Die beiden, das ältere Ehepaar, sie heisst Lucienne und er ist der Oberst, sie werden langsam schweigsamer, aber in dieser Schweigsamkeit kommen sie auch wieder zusammen und das Einzige, was sie trennt, ist eben die Katze. Sie weiss nicht am Anfang, was er da hinter dem Grabstein macht. Und er kommt dann Angst über, sie, Lucienne, könnte ihm verübeln, dass er da Futter ins Grab von seinem Sohn steckt. Und es hat dann auch zum Beispiel Übersetzungen gegeben oder Länder, wie zum Beispiel im Englischen, wo man das gar nicht so unbedingt als jetzt ein Kammerspiel der Trauer, sondern eher als eine kleine Komödie aufgefasst hat. Das ist ja sowieso, finde ich, eine Eigenart von vielen von ihren Figuren, von ihren Charakteren, dass sie die beiden Seiten haben. Also in den Theaterstücken und in den Romanen. Die sind tragikomische Charaktere. Das ist so wie in der DNA von ihrer Figurenzeichnung angelegt, kann man das so sagen? Ja, ich bin Ihnen sehr dankbar, wenn Sie das so sehen. Das ist tatsächlich immer das, was ich versuche. Weil mir selber passiert das im Leben so. Also ich habe mal zum Beispiel im Postschalter in Einsiedeln den Kopf unter der Scheibe durchgestreckt und die Scheibe, die bewegt sich automatisch auf und ab. Und wenn man ein Pack reingestossen hat, dann ist die Scheibe wieder ab. Und wenn ich mit meinem Kopf untergegangen bin, um an einer Postangestellten etwas zuzurufen, hat sich die Scheibe in meinen Nacken hineingesetzt und ist dort dann festgefahren, hat sich nicht mehr bewegen lassen. Und natürlich ist das für mich höchst unangenehm gewesen, aber für alle anderen, die auf die Post gekommen sind, äußerst lustig. So ein Jacques Tati-Moment. Ganz genau. Und ich könnte Ihnen viel sagen. Also ich habe zum Beispiel einen Helm gekauft fürs Töffli und habe den aufgesetzt und bin losgefahren und habe dann festgestellt, ich weiss nicht, wie man den Helm wieder aufschnallt, aufmacht. Und habe dann müssen in eine Beiz reingehen am Feierabend zum Stammtisch und habe gesagt, kann mir einer helfen, den Helm aufzumachen? Ich weiss nicht, wie das geht. Also für mich eine äußerst peinliche Situation, für alle anderen lustig und letztlich für mich dann auch. Das gehört immer so ein bisschen zusammen. Für mich ist jetzt aber speziell im Gartenhaus das Tragikomische einfach, und speziell jetzt im Hörspiel, weil die beiden Schauspieler ein gewisses Alter haben, eben an den Prozess vom Altern geknüpft. Also es wird ja am obersten auch zugeschrieben, er würde immer mehr Spleens entwickeln. Beobachten Sie das bei sich selber auch, solche Spleens, die zunehmen? Ganz eindeutig. Je älter das man wird, umso eigener wird man. Und ich habe häufig das Gefühl, dass ich gerade eher meine schwierigen oder teilweise für die Umwelt schwierigen Eigenschaften mehr und mehr auf mir versammle. Und ich glaube, das passiert den meisten Leuten so. Je älter, umso spleeniger. Aber das hat natürlich auch eine schöne Seite. Zum Beispiel, was die Liebe anbelangt. Also wir gehen heute davon aus, man verliebt sich auf den ersten Blick. Und vielleicht ist das gar nicht immer so. Vielleicht kommt die Liebe erst im Lauf vom Leben. Vielleicht wächst sie zwischen zwei Menschen. Und darum heisst es dann im Gartenhaus auch, es war Liebe auf den letzten Blick. Also indem sie sich langsam im Alter, ja, wie soll ich mal sagen, fast verlieren, schauen sie sich neu an und verlieben sie sich neu, Liebe auf den letzten Blick. Der Thomas Hürlimann, der Autor vom Hörspiel, das wir heute hören, von ihm, das Gartenhaus. Also, Sie sind völlig richtig auf SRF 1 in Sachen Hörspiel. Wir führen Sie ganz langsam daran. Es ist ja nicht immer uns vergönnt, dass wir den Autor auch in dieser Tiefe kennenlernen, wie wir es jetzt gerade gehört haben im Gespräch mit dem Thomas Hürlimann, der Hörspielredakteur, der Reto Otto. Und wir gehen noch mal eins drauf. Im zweiten Teil vom Interview gehen wir dann noch ein bisschen in Sachen Beziehung zum Alter von Thomas Hürlimann ein. Soldier, take off your armor, show me your heart, this is hard. We are at the end of the movie. I've never felt more alive. Hätte nicht sollen sein für Trajka gestern, The Last of Our Kind. Gestern ist sie beim Eurovision Song Contest antreten. Im zweiten Halbfinale in Stockholm. Jury und Zuschauer und Zuschauerinnen haben sie nicht gesehen im Finale. Wahnsinnig. Also gut, aber hören sie sicher weiterhin da auf SRF 1. Es ist jetzt 19 Minuten nach der 8. Hörspieltermin auf Freitagabend. Das ist die Regel. Aber heute haben wir eine Premiere von einem Hörspiel, das Gartenhaus von Thomas Hürlimann. Das Hörspiel basiert auf einer Novelle, die Thomas Hürlimann 1989 herausgebracht hat. Und sie erzählt von einem alten Ehepaar, der probiert, mit der Tatsache fertig zu werden, dass ihr Sohn viel zu früh gestorben ist. Das Alter und was es macht mit einem, das ist eines der zentralen Themen, die Thomas Hürlimann in dieser Geschichte aufnimmt. Und das kommt im Hörspiel ganz besonders zur Geltung. Die Hauptrollen werden nämlich von einer Schauspielerin und von einem Schauspieler gespielt, wo beide weit über 80 sind. Und zwar vom Schweizer Fritz Lichtenhahn und von der deutschen Schauspielerin und dem Filmstar Nadja Tiller. Alte Menschen und speziell alte Schauspieler, sie haben im Leben und im Schreiben von Thomas Hürlimann immer eine zentrale Rolle gespielt. Warum das so ist, das erzählt er im Gespräch mit dem Rita Ott. Thomas Hürlimann, die Alten, also Alte, die sich verlieren oder Alte, die gescheitert sind, haben eigentlich von Anfang an in ihrem Werk eine zentrale Rolle gespielt. Also natürlich, es gibt das ganze Gesellschaftspanorama, quasi, wenn man es jetzt vom ersten Stück nimmt, vom Hürlibub bis zum Grossvater. Aber auffällig finde ich schon, dass sie die Alten immer sehr zentrale Szenen gesetzt haben. Also der alte Gottfried Keller, der alte Oskar Werner, der Kater, der alt geworden ist. Irgendwie ist es ja wie ein Schriftstellerleben lang sich herschreiben immer mehr als alt. Kann man das so ausdrücken? Ja, ich glaube schon. Und das hat, also Sie haben ja meinen Grossvater erwähnt. Und er war einer der ersten, der mir Geschichten erzählt hat, Geschichten aus seinem Leben. Er hatte ein reiches Leben gehabt. Mir erzählt, er hat sich in Polen in einem Winterwald mal duelliert. Er wäre fast auf der Titanic mitgefahren und so weiter. Und das hat mich von Anfang an, als ich ein kleiner Bub war, bei den alten Leuten immer interessiert, dass sie Geschichten haben. Und eine Figur mit Geschichten, die ist natürlich auch reicher. Man kann sie besser darstellen. Man weiss mehr von ihr als eben eine Figur, die noch vor dem Leben steht, die diese Geschichte zuerst einmal muss, sich aneignen muss. Und ich freue mich jetzt auch manchmal, wenn ich als alte Geschichten erzähle, dann die ein und andere Schnurre aus meinem Leben kann erzählen. Jetzt ist also das Gartenhaus auf der Hörspielbühne gelandet. Und auch das, kann man sagen, hat mit dem Alten zu tun, nämlich mit dem Schauspieler Fritz Lichtenhahn. Gebürtiger Schweizer, ich glaube sogar geboren in Arosa, aufgewachsen in Basel. Jetzt seit langem in Hamburg zuhause. Den einen oder anderen Leuten möglicherweise noch bekannt aus Fernsehfilmen von Dieter Wedel. Er hat Ihnen und dem Jean-Claude Kuhner quasi den Anstoss gegeben, aus dem Gartenhaus ein Hörspiel zu machen. Ja, ich muss da noch weiter zurück. Es ist nämlich so, dass der Fritz Lichtenhahn ist damals ein berühmtes Mitglied vom Berliner Schillertheater war. Und er hat sowohl Jean-Claude Kuhner als auch mich, wir sind beide Schweizer, an das Theater geholt. Also wir haben uns beide in der damaligen Zeit, das war in den 70er Jahren vom letzten Jahrhundert, als Regieassistenten beworben und hätten vermutlich gar keine Chance gehabt. Es hat hunderte von Bewerbungen gegeben. Aber der Fritz Lichtenhahn hat uns Türen aufgemacht und hat dafür gesorgt, dass wir so zum Theater gekommen sind. Da bin ich dem Fritz Lichtenhahn ewig dankbar. Als ich mein erstes Stück geschrieben habe, hat er dann einmal in seiner Wohnung auf seinem Sofa mir Szenen vorgelesen, dass ich auch hören konnte, wie es laut tönt. Und er hat dann auch in der ersten Inszenierung vom Jean-Claude Kuhner, der Regisseur geworden ist, ich bin Autor geworden, hat dann Fritz Lichtenhahn mitgespielt. Und so war unser Anfang von Kuhner und von mir. Und es ist natürlich eine grandiose Idee und eine sehr schöne, errührende auch Idee von Fritz Lichtenhahn, dass er dann das Gefühl hatte, wir könnten nochmal zusammenkommen. Und das hat sich dann natürlich grandios gefügt, dass Nadja Tiller da auch mitgemacht hat. Und ich glaube, so ist eine ganz einmalige Besetzung zusammengekommen. Also kann man auch sagen, in der Besetzung von dem Hörspiel werden nochmal praktisch wie die 25 Jahre früher oder eigentlich fast wie eine ganze Ära auch, eine Schauspieler-Ära, wird nochmal wie unterschwellig so mitgetragen, mitverkörpert in diesen Stimmen. Das ist etwas vom Schönsten gewesen, glaube ich, für alle Beteiligten. Wir haben uns kennengelernt, wo wir alle noch jung gewesen sind. Und jetzt hat ja der Stoff tatsächlich etwas mit alten Leuten zu tun. Und so hat das natürlich hervorragend gepasst, dass wir mit unseren Erfahrungen nochmal haben können miteinander in die Geschichte einsteigen. Das sind Reminiszenzen mit Thomas Hürlimann. Also wir steigen jetzt wirklich dann gerade ein in das neue SRF-Hörspiel, das Jean-Claude Kuhner inszeniert hat, gerade nach den Verkehrsmeldungen. SRF Verkehrsinfo von 20.24 Uhr. Auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden rund 6 Kilometer Stau mit rund einer Stunde Wartezeit. Die Autobahneinfahrt Göschenen ist gesperrt. Als Alternativroute wird die A13 via San Bernardino empfohlen. Weiter auf der A2 Richtung Italien. Stau zwischen Mendrisio und Chiasso. Stau oder stockender Verkehr auf folgenden Strecken in der Region Solothurn-Aargau. Auf der A1 Richtung Bern zwischen Rotrist und Önsingen. In der Region Bern-Solothurn auf der A1 Richtung Zürich. Auf mehreren Abschnitten auch zwischen Kriegstetten und Önsingen und in der Region Basel auf der A2 Richtung Deutschland zwischen Pratteln und Hagnau. Schließlich in der Region Zürich hier auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen dem Brutiseller Kreuz und Wülflingen. So, jetzt zum Hörspiel. Jetzt haben wir viel Einblick bekommen, so eben eine Art Werkstatt, wie der Thomas Hürlimann denkt zum Alter, wie er Ausschnitt sieht von seiner Novelle, die vor fast 30 Jahren entstanden ist. Wie er es sieht mit der Inszenierung, das sind interessante Einblicke gewesen. Jetzt also hören wir das Hörspiel «Das Gartenhaus» mit der Nadia Tiller als Lucienne, der Fritz Lichterhaar als Oberst und dazu die Stimme von der Dagmar Manzel und vom Ulrich Mattes. Die Musik hat Daniel Futter komponiert und sie zusammen mit dem Pianisten Thomas Bächli eingespielt. Die Hörspielbearbeitung, die stammt vom Jean-Claude Kuhner. Da ist das Hörspiel vom Thomas Hürlimann. Das Gartenhaus. Das Gartenhaus von Thomas Hürlimann. Jung war der Sohn gestorben. Nach langen Tagen in dumpfer Trauer konnten sie endlich wieder Worte sagen. Sie fielen sich in die Arme. Sie fühlten sich schuldig. Sie waren alt. Und ihr Sohn? Der einzige Sohn war vor ihnen gestorben. Ein Rosenstauch. Ein Stein muss her. Schön und bescheiden. Ein Granit. Ein Rosenstauch. Erinnert an das früh verblühte Leben. Der Oberst verhandelt mit einem Gärtner und am selben Tag reist Lucienne in die Berge, von Ossi Rick, dem jungen Steinmetz, geführt. Als sie spät in der Nacht nach Hause kommt, sind ihre schwarzen Strümpfe mit Lehmspritzern besprenkelt und der Oberst hätte schwören können, die leidgeprüfte Mutter habe unter der Dusche gesungen. Ich hätte schwören können. Es ist Winter und der Boden ist bis zur Sargtiefe gefroren. Erst im Frühling kann sein Strauch gepflanzt werden. Trauer. Da sinkt er zurück. Tagelang. Dämmern. Nach dem Tod kommen wir alle in den Stein. Auch ich, auch du. Aber bei dir, mon cher, stellt sich ein gewisses Problem. Du brauchst mehr Platz als unser Sohn oder ich. Hä? Ja, dein Rang, dein Regiment. Was bleibt davon übrig? Nichts. Aber hinter deinem Namen und die Jahreszahlen werden wir auch noch deinen Rang und das Regiment setzen müssen. Mehr als eine Zeile, hat sie doch gesagt, steh einem Toten nicht zu. Von meiner Gattin zum Grab bestellt, traue ich meinen Augen nicht. Hinter der Friedhofsmauer steht ein Kran. Und wie eine frei fliegende Liftkabine surrt ein Getüm über die Mauer. Ich sehe, wie sich der Kranführer hoch oben auf seiner Kabine hangelt. Aber seltsam. Nicht der waghalsige Himmelsturder, sondern ich, der doch mit beiden Füßen auf der Graberde stehe, werde plötzlich vom Schwindel gepackt. Um eine fahle Sonnenblase herum geraten Mann, Kran und Kabine ins Kreisen, immer schneller. Ins Kreisen, ins Wirbeln und Schwirren und Strudeln. Eine Trauerweide wischt vorüber. Dann Lucien und wieder Lucien und jetzt der Schlag. Gott sei Dank, ich bin auf den Beinen geblieben. Der Schwindel zieht ab. Eine unsichtbare Brandung hat mich auf den Granitfelsen geworfen. Auf den Grabstein meines Sohnes. Wie ein Blinder taste ich über die Inschrift. Gute Arbeit. Verdammt gute Arbeit. Ich weiß. Ich habe die Schlacht verloren. Nachdem das Grabmal errichtet war, verließ Lucien jeden Nachmittag das Haus. Ich gehe zum Sohn. Er saß in seinem Stuhl, sah stundenlang auf den See hinaus. Fern schellern Güterzüge. Die Möwen ziehen ab. Die Luft wird lau. Erst nach Einbruch der Dämmerung kehrt sie heim, lächelnd, setzt sich auf das Kanapee und zieht ihre Gummistiefel aus. Unter dem Regenmantel trägt sie eine Gärtnerschürze und auf dem Kopf, je nach Wetter, einen Strohhut oder eine durchsichtige Plastikhaube. So besucht man keinen Steinmetz. Ein Zweifel nagt an ihm. Sie riecht nach Parfum. Ein leiser Verdacht. Ihre Lippen sind geschminkt. Dann, eines Abends, geht der Oberst zum Friedhof, um die Grabbepflanzung zu inspizieren, wie er sagt. Es sieht nach Gewitter aus. Ich habe einen Schirm mitgebracht. Wir sind die Eltern eines toten Sohnes. Das ist gegen die Natur. Eine Weile sitzen sie nebeneinander auf der Bank. Dann fallen ein paar erste schwere Tropfen. Gehen wir? Age after beauty. Andern Tags, ohne dass sie sich abgesprochen haben, verlassen sie das Haus gemeinsam. Und schon bald haben sie sich an den Gang zum Grab wie an eine alte und liebe Regel gewöhnt. Und es wird Sommer und der Sommer wird heiß. Und täglich um 3 zur Stunde des Karfreitags trinken sie im Herrenzimmer ihren Tee. Abmarsch. Zielrichtung Grab. Hast du Rick wieder gesehen? Nein. Warum fragst du? Nur so. Gute Arbeit. Vielleicht etwas groß, etwas klobig. Aber man gewöhnt sich daran. Ob es endlich regnet? Hoffentlich. Die Blumen brauchen Wasser. Eine oder zwei Kannen? Du bist Troupier, alter Knabe. Das Wasser holen wird vom Nachschub besorgt. Mach die Kannen nicht zu voll. Ich schaff das schon. Gutes altes Mädchen. Der Oberst will Lucien entgegengehen, ihr die Kannen abnehmen. Da stutzt er. Wie entsteht ein Verhängnis? Wie ein Verhängnis entsteht? Indem es eine Entstehung verbirgt. Es schleicht sich heran. Es gewöhnt sich an uns. Und im Augenblick, da wir seine Fratze erkennen, lacht sie uns aus. Es ist zu spät, flüstert das Verhängnis. Wer bist du? Hinter dem Grabstein kriecht behutsam ein dürres Wesen hervor. Knochig, zittrig und sieht mich mit großen Augen an. Abends? Aus dem oberen Stock? Dunkelheit. Traurigkeit. Mein Sohn. Leises Wimmern. Achtung. Stillgestanden. Ach, längst vergangene Manövertage. Whisky. Eine Schachtel Zigaretten. Kein Hunger. Kein Appetit. Als ich ihn nachts in seinem Zimmer besuche, lacht der Oberst. Und das Licht, damit ich sein Gesicht nicht erkenne, knipst er aus. Lucienne, die Tochter eines Textilfabrikanten, eine Meerbessere. Der Oberst, ein Bauernsohn, ein Bergler. Seit dem Tod des Sohnes ist es das erste Mal, dass wir miteinander schlafen. Er schnaufend, ich weinend. Ob wir im Grab, unter deinem Sockel, aufhören werden, voreinander zu fremden. Fast ohne es zu merken, nahm er eine alte Soldatengewohnheit wieder auf. Er steckte jeden Morgen etwas Proviant in seine Tasche. Das Fleisch und die Essensreste nehme ich aus dem Kühlschrank und schmuggle sie in meiner Kitteltasche zum Grab. Das Tier schnappte danach und verschwand hinter dem Granitfelsen. Das Tier wurde zahm, es wurde geduldig. In den ersten Wochen lief alles glatt. Wo bist du? Hier. Hinter dem Stein? Schneckenplage. Aber nicht wie Gift. Ich hasse Gift. Du mit deinem Schneckenspleen. Ich zwacke die Schnecken entzwei. Besorg das Töten bitte in meiner Abwesenheit. Sie setzt sich auf die Bank unter der Linde. So kann er hinter dem pompösen Grabmal seelenruhig den Nachschub für sein Tier deponieren. Manchmal häufe ich etwas Erde darüber. Und schließlich grabe ich die tägliche Ration etwa 2 oder 3 Zentimeter unter der Oberfläche in die Graberde ein. Andern Tags ist nichts mehr da. Im Laufe 2 Monate ist aus der zittrigen Jammergestalt ein gut ernährtes Kätzchen geworden. Isst du rohes Fleisch? Wie? Dann bescheißt uns der Metzger. Dem Mann habe ich nie getraut. Ja, also gut, kaufen wir unser Fleisch und Wurstwaren künftig im Supermarkt. Da bin ich doch einmal aus der Bratpfanne gesprungen. Wie es in der Kasernensprache heißt. Ich bin ein alter Mann. Aber die Lage ist kritisch. Ich habe ein gewisses Recht auf schrullige Gewohnheiten. Ich brauche Fourage. Und wie kann ich hinter ihrem Rücken die tägliche Ration requirieren? Am Vormittag geht er in die Stadt, trinkt einen 2er Roten oder in der City Bar du Boeuf einen Whisky und beschafft sich auf dem Nachhauseweg die Nahrung, die er braucht. Einmal Troupier, immer Troupier. Ich bin und bleibe frontorientiert. Konzentriere meine ganze Aufmerksamkeit nach vorn. Vorwärts, Marsch! Am Grab gehe ich umsichtig vor, jede meiner Handlungen bedenkend. Hier ist die Front. Hier kann mich nichts überraschen. Warst du im Supermarkt? Ja, warum? Ich habe Zigaretten gekauft. Zigaretten? Liebling, du bist alt. Glänzend pariert. Die Packung mit dem Katzenfutter ist nur wenig größer als eine Schachtel Gitan. Das Zeug habe ich weggeschmissen. Was für ein Zeug? Nichts, nichts. Du musst demnächst einen Augenarzt konsultieren. Muss mich wohl vergriffen haben. Ich werde im Haus ein Fleischlager anlegen. Es ist kühl. Es ist kühl. Es ist klar. Und immer noch hell. Und immer noch hell. Da und dort? Funzelt feucht ein Licht. Rot oder gelb? Eine Laterne. Eine Grabkerze. Der Oberst kauert hinter dem Grabstein seines Sohnes und drückt die tägliche Ration in die feuchte, klumpige Erde hinein. Lucien arbeitet auf der Vorderseite des Granitblocks. Offenbar versucht sie, mit einer Seifenlauge die eingemeißelten Buchstaben sauber zu bürsten. Ein Hauch von Grünspan verschattet die Namen. Kommst du voran, Liebes? Ich bin jetzt bei der 9. Was bleibt von uns übrig? Ein Name, eine Zahl und unter der Erde die Knochen. Ich bin in den Bergen aufgewachsen. In den Bergen haben sie die alten Gebeine, die aus den Gräbern holten, zu Mehl gemahlen. Woran denkst du? Nichts. Damit war der Sonntagskaffee gewürzt worden. Ich denke an nichts. Und ging es ans Sterben? War das Knochenpulver die letzte Medizin? Meine Katze kommt pünktlich. Bei Emilio Hagedorn, Herzinfarkt, taucht sie auf. Ein Schatten, der um den hellen Marmor herumstreicht. Sekunden danach gleitet sie um das Weihwassergefäß des Kameraden Kessler herum. Eine Prostatageschichte mit tödlichen Operationsfolgen. Und eine halbe Minute später auf dem Familiengrab der zu Lauben ein lautlos vorüberziehendes Fell. Alarmstufe 1. Noch 3 Minuten, dann hat sie wie Hagedorn und zu Lauben den sogenannten Dschungel erreicht. Das fleischige Blätterdach über dem Grab der Siegenthaler, ihr Magen sie Darmkrebs. Die Lebenden scheint sie zu fürchten, zu meiden. Aber ist es nicht denkbar, dass sie ihre Scheu eines Tages aufgibt? Irgendwann, ich weiß es, wird sie schnurrend herantapern und im selben Augenblick habe ich meine Frau verloren. Sammeln zum Abmarsch. Gehen wir. Der tote Sohn hat uns noch einmal zusammengeführt. Der Sohn? Nein, mich führt die Pflicht zum Grab. Ich, der ehemalige Troupier, bin im Alter zum Nachschuboffizier für ein streunendes Tier geworden. Gehen wir. Gehen wir. Die Villa Letizia, das war die stolze Ansicht meines Vaters, war eingerichtet wie ein Kriegsschiff. Ein Diener servierte das Essen, ein Herr Sekretär saß im Vorzimmer und führte im Haus und Park ein strenges Regiment. Ich bin ein glückliches Kind gewesen. Ich trug ein Matrosenkleidchen. Im dritten Kriegswinter wurde ich krank. Als ich wieder zu Kräften kam, fand ich auf dem Nachttisch die von mir unterzeichnete Todesanzeige des Vaters. Ennui. Gefahr. Vater tot. Vermögen geerbt. Im Frühwinter 45 kreuzte ein junger Leutnant meinen Weg. Der junge Mann konnte von meinen Vermögensverhältnissen nichts wissen. Und sein Fuchs hieß Carlos. Das ließ auf Schiller, also auf Bildung schließen. Und von meinem Vater hatte ich gelernt, unsere raschen Entschlüsse sind die besten. Ich bin Anästhesieschwester, Herr Leutnant. Darf ich Sie betäuben? Eine Viertelstunde später nimmt er Haltung an. Ich bin gerade dabei, meine Strümpfe an meinem Schlüpfer festzuhaken. Darf ich Sie bitten, die Mutter meiner künftigen Söhne zu werden? Sie liebten die Abende am Grab. Hier waren sie glücklich. Kurz ist sein Leben gewesen. Dein Reiben und Schaben an der Jahreszahlen, es dauert eine halbe Ewigkeit. Ist es nicht schön? Wunderschön. Wenn ich nur wüsste, wie ich ihm helfen könnte. Nie spricht er ein Wort über den Sohn. Keine Träne am Sterbebett, keine am Sarg. Aber nun, Monate nach dem Tod, wird er spleeniger von Tag zu Tag. Stets und ständig hockt er hinter dem Grabstein, angeblich auf Schneckenjagd. Gerade eben hat er einen richtigen Tanz aufgeführt. Einen Tanz am Grab. Und es ist beileibe nicht das erste Mal, dass er plötzlich in die Hände klatscht. Gleichzeitig eine Art Husten hervorbellt. Attacke. Von den Schnecken gar nicht zu reden. Attacke. Du mit deinem Schneckenspleen. Ich hasse Gift. Ich zwacke die Schnecken in zwei. Nur ja, kein Gift. Bloß keine Schneckenkörner. Bist du spleenig? Aber das gehört wohl zum Wesen des Mannes. Gehen wir. Gehen wir. Am anderen Morgen bleibt der Oberst im Bett. Eine Kanne Tee, ein paar Toastbrote. Sein Zimmer wie ein Kasernenschlag. Bett, Tisch, Stuhl. Und die Villa Letizia, nicht Haus, sondern Schiff. Nichts Überflüssiges an Bord. Mit dem Rosenstrauch hat er eine Niederlage erlitten, gewiss. Und ich ahne, ich spüre, ich weiß es. Seitdem ist mein Mann ein anderer. In der Halle bleibt sie stehen. Ihre Gedanken, findet sie, gehen im Kreis. Er verdrängt seine Trauer, braucht aber den täglichen Grabbesuch, um mit ihr fertig zu werden. Er, der Frühaufsteher, steht von Tag zu Tag etwas später auf. Heute ist er nicht einmal zum Frühstück gekommen. Seine Neugier auf die Welt, auf die Menschen, ist erloschen. Abgesehen von einem plötzlich entflammten Interesse für die herrschenden Witterungsverhältnisse. Ich weiß, was dir Angst macht. Was soll mir denn Angst machen? In der Nacht, als er gestorben ist, fiel der erste Schnee. Warum soll sich ein alter Gebirgler vor dem Schnee fürchten? Verdammt heiße Lage. Wann fällt der erste Schnee? Ich kenne den Winter seit meiner Kindheit. Und nur Städter können meinen, der weiße Schnee lasse die Welt verschwinden. Im Gegenteil, er bringt alles an den Tag. Er lässt die Gänge der Menschen und die Fährten der Tiere sichtbar werden. Ich will an deinem Tod nicht schuld sein. Warum du? Du hältst es für deine Pflicht, mich Tag für Tag zu begleiten. Was hat das mit dem Tod zu tun? Nichts. Die kalte und nasse Herbstluft schadet deiner Gesundheit. Abmarsch. Zielrichtung Friedhof. Gib es endlich zu. Was denn? Was soll ich zugeben? Du kannst mit deiner Trauer nicht umgehen. Doch. Oh, doch. Nach aller Seelen werden wir unsere Grabbesuche reduzieren. Gehen wir? Gehen wir. Neujahrsempfang in der Letizia. Alle Töchter, deren Gatten und sämtliche Enkel sind erschienen. Nur Zizi, die Älteste, hat sich entschuldigt. Ein Migräneanfall. Worum geht's? Nicht Zizis wegen. Lucien hat Schacht ihren Schwiegersohn aus dem Trubel in den Schlafsaal der Töchter entführt. Und natürlich ist er willig gefolgt. Sie erträgt den Lärm nicht. Kinderlärm macht sie krank. Ich mache mir Sorgen um den Obersten. Ernsthafte Sorgen. Ich bin immer für euch da. Das Grab hat uns noch einmal zusammengeführt. Im Alter sind wir glücklich geworden. Schön. Aber gefährlich. Papa ist nicht mehr der Jüngste, wenn du verstehst, was ich meine. Und die Temperatur liegt seit Tagen tief unter Null. Liebend gern hätte ich das Türchen zu einem der Spinde geöffnet und Schacht den grausigen Fund gezeigt. Aber ist der Mann meiner Tochter Zizi lebensklug genug, um dergleichen zu verstehen? Gewiss, der Tod des Sohnes hat auch mich an jene Grenze geworfen, hinter der das Niemandsland des Wahnsinns beginnt. Riesig wie Asien. Aber verglichen mit der Fleischaktion des Obersten ist mein nächtelanges Weinen geradezu harmlos. Ich habe die Grenze touchiert. Er hat sie übersprungen. Wahnsinn! Wozu braucht er Fleisch? Rohes, blutiges Fleisch. Fleisch? Oh, habe ich laut geredet? Zizi hat auch ihre Launen. Ihr Vegetarismus, ihre Verachtung des Fleischlichen. Eine Laune, eine Mode. Da heißt es abwarten. Geduldig sein und abwarten. Es ist kühl hier. Die Erinnerung verklärt und wie sie verklärt. Nicht wahr, mein lieber Schacht? Gehen wir. Der Boden. Zu Glas gefroren. Das Glas zerbricht. Der Schnee sülzt sich. Eher fiebrig. Hüsteln. Eine Art Militärhusten. Die Luft tut ihm gut. Lass es dir schmecken, mein Kätzchen. Vorsichtig. Einen Viertelblick über die Schulter. Woran denkst du? Nichts. Ich denke an nichts. Nicht gelogen. Lügen sind mir verhasst. Ich denke tatsächlich an nichts. Aber trotzdem kriecht und schleicht sich etwas heran. Eine Art Gefühl, eine Art Sehnsucht. Etwas Unbestimmtes, schmerzlich Schönes. Und es wird stärker, von Woche zu Woche, von Tag zu Tag. Die Katze ist an mein altes, müdes Herz gewachsen. Das kratzt ja wieder. Was kratzt da so komisch? Fast bin ich froh um meinen Husten. Ich bin's. Du hast Ideen. Die Angst, Lucien würde die auf der Mauer lauernde Katze eines Tages erblicken, hat der Oberst inzwischen verloren. Die Gute wird nicht jünger. Ihr Augenlicht schwächer. Und es blickt der Mensch, der vor seinen Toten steht, nur selten zum Himmel auf. Über den ganzen Winter, fast ein halbes Jahr, war alles problemlos gelaufen. Wenn er sie am Herd oder auf der Toilette wusste, huschte er geschwind in den Schlafsaal und versah sich mit der nötigen Portion. Sie wurde ins Nastuch eingezipfelt und verstaut. Der schreckliche Fehler unterlief dem Obersten im März und war für einen Troupier typisch. Er hatte sämtliche Kräfte nach vorn konzentriert. An alles hatte er gedacht, nur an eines nicht. Als der Schrei die Stille zerreißt, liege ich da im Bett. Ich weiß Bescheid. Im Augenblick. Im Frühjahr wird der Schlafsaal meiner Töchter ausgelüftet und geputzt. Ich habe die Putzfrau vergessen. Mein Basislager ist aufgeflogen. Missmutig geht er an den Schreibtisch. Er blättert, er träumt, er liest. Bis tief in die Nacht hinein. Er macht eine weitere Flasche auf und plötzlich hat er eine Idee. Ich muss Lucien aus dem Haus locken, um ungestört ein neues Basislager einzurichten. Ich küsse Sie, meine Holde, komme und sehe... Mit schwungvoll verstellter Schrift schreibt er einen Liebesbrief an Elvira Fonti, die Gattin seines ehemaligen Divisionskommandeurs. Punkt. P.S. Schlage vor, Ihre mir nicht unbekannte Freundin Lucien als Anstandsdame mitzubringen. Denke, das alte Mädchen hat das nötige Verständnis und der Form ist Genüge getan. Herzlich. Ich zähle auf Sie. Der Ihrige. Punkt. Noch in der Nacht trägt er den Brief zur Post. Andern Tags gesteht ihm eine deutlich verstörte Lucien, Elvira, ihre beste Freundin, habe sie in dringender Sache zu sich gebeten. Bis später, Liebling. Wohin gehst du? Zu Elvira. Jetzt? Ja, jetzt sofort. Alarmstufe rot. Komisch. Der Unbekannte lädt doch erst übermorgen zum Rendezvous. Und so hat sich, kurz nach dem ersten Zwischenfall, ein zweiter ereignet. Der Oberst hat den Liebesbrief in ein Kuvert gesteckt, das auf der Rückseite seinen vollen Namen trägt, den Rang und das Regiment. Es lässt sich nicht mehr leugnen. Mein Gatte ist verrückt geworden. Die Stubenuhr. Die Stubenuhr. Durch die Wände. Durch die Wände. Jetzt das Knarren. Das Ding-Dong. 11 Uhr in der Nacht. Totenstille. Totenstille. Er ist mein Gatte. So ist es gewesen, als der Sohn im Sterben lag. Ich hab ihn lieb. Und so ist es auch nun, da sie mit dem wahnsinnigen Obersten allein das riesige Schiff bewohnt. Aber meine wahre Liebe jedoch... Sie horcht nach oben. Die große, mich verzehrende Liebe meines Lebens geht durch ihn hindurch zum Toten, zum Sohn. Das muss er spüren. Das schmerzt ihn. Das ist er nicht gewöhnt. Das erträgt er nicht. Notvorrat. Natürlich. Er will demonstrieren, wie fürsorglich er Tag und Nacht an den Fortbestand der Familie denkt. Würde die Mobilmachung ausgerufen, wären wir fürs Erste mit Fleisch versehen. Ganze Schränke voller Fleisch. Seht her, ich habe vorgesorgt. Ich, der Kapitän. Auch sein Brief an die Fonti mit der Bitte, ich möge als Anstandsdame erscheinen, lässt sich erklären. Ich bin's, seine eigene Frau, um sie erfreien, die er zurückgewinnen will. Das ist die Botschaft. Lucien löscht das Licht, schlüpft aus den Schuhen. Dann steigt sie den dunklen Fenstern entlang in den Estrich, öffnet die Luke und steigt hinaus in den Himmel, in die Nacht. Im Norden Schlote. Neonschrift in den Himmel geschrieben. Maya Labisch. Die Fabrik. Im Dunst. Eine Maschine aus Eisen und Glas. Sie steht am Geländer und blickt hinab in den Park. In die Finsternis. Verschorfte alte Stämme. Gestrüpp wie loses Wurzelwerk. Der Laubteppich schwarz und vermodert. Seit dem Tod des Sohnes wuchs der Garten in eine verwunschene Wildnis zurück. Lucienne lässt es geschehen. Sie hat beim besten Willen nicht die Kraft, sich gleichzeitig um das Grab und den Park zu kümmern. Das Haus mit all seinen Türmchen und Leibungen steht finster in der Nacht. In der Hauswand wird ein Fenster zu einem blinden Spiegel. Und mitten in der Wildnis trägt eine runde Zinnkuppel einen Hauch von Glanz. Das Gartenhaus. Die zerfallende Erinnerung an die glücklichste Zeit meines Lebens. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Als ich aus der Narkose erwachte, waren meine Töchter mit Blumensträußen um das Bett gruppiert. Sonderbar stumm, reglos. Ein Wachsfigurenkabinett. Jemand hielt meine Hand. Jemand sagte traurig und leise, sie stirbt. Lucienne genas wieder erwarten rasch. Aber sie blieb im Spital und saß nun als Schwester gekleidet, lange bange Wochen lang vor dem Brotkasten. Da drin rang es um sein Leben. Ein verklebtes, an Plastikschläuche montiertes Bündel Fleisch und Blut. Er ist mein Sohn. Er wird den Tod überhauen. Nach einem halben Jahr wurde das Kind aus seinem Glasschrein gehoben und in die Letizia gebracht. Der Sohn in meinen Armen ist ruhig geworden. Seine Welt ist die Stille, das weiße Spital. Deshalb trage ich ihn ins Gartenhaus. Sein Inneres war hell. In der Kuppel ein verblasstes Gemälde. Weiße Gartenmöbel, weiße Fensterrahmen. Und die Sonne, die glitzernd durch die Parkbäume brach und um die Mittagszeit durch ein Guckloch im Zenit des Gewölbes hereinsickerte, musste ihn an das Licht erinnert haben, das er hinter den Scheiben seines Brutkastens gesehen hatte. Lucienne trug ihre Schwesterntracht und lebte 2 volle Jahre lang mit ihrem Sohn im Gartenhaus. Tag und Nacht. Unter Krankenschwestern fühlt er sich geborgen. Der Oberst hatte ihr sein Feldbett zur Verfügung gestellt. Bei des Stil finden meine Töchter. Sie sind immer noch ledig. Die beste Partie von allen machte Zizi. Leutnant Schacht. Er avancierte rasanter als andere. Und Zizi war schwanger geworden. Grande Fiesta. Und noch einmal, zum letzten Mal, stach die Letizia jubelnd und leuchtend in die Nachtsee hinaus. Tänzer auf der Brücke. Verlobte im Park. Genussforscher Trubel. Champagner-Seligkeit. Wenige Tage danach hält der Stabsarzt schwarze Röntgenbilder meines einzigen Sohnes gegen die hohen Fenster des Herrenzimmers. Ich bin nicht erschrocken. Ich hatte es geahnt, fast 20 Jahre lang. In ihm steckte etwas, das nicht leben wollte. Und nicht einmal die Modelleisenbahn, an der er baute, drüben im Gartenhaus, hat ihn vom Sterben abgehalten. Eine Art Desertion, noch vor der Rekrutenschule. Habe ihn nie als Soldaten gesehen.